Sie hat geschlafen. Kurz nach dem Anfall ist sie aufgewacht. Haus da. Alles Augenwinkelkunst. Ihre Eltern und ihr Bruder tot. Ästhetik wie chromblutroter Draht. Das Haustier lebt noch Millionen. Der Vater schaute gerne History Channel, Discovery Channel und andere Dokumentationen und Reportagen. Vor allem Großschlachten. Dinge ausgestochener Autositz. Wohnungen und Parisien-Zigaretten. Er schaute sie früher auf dem Röhrenbildfernseher, später auf dem Plasma. Das Haustier schaute immer mit. Schulter aus Ultraschall. Als der Waffenschrank der Familie vergessen wurde, verschlossen zu werden, schreit der schwarze Ferrari. Automatbeschleunigt, Jammer. Das Haustier nimmt sich die Pistole und schießt alle tot, so wie im Fernsehen. Das Haustier wurde befragt, Beweise mangelhaft. Das Motorrad hatte Durst, sie hatte Durst, alle hatten Durst. Im Rückspiegel 8 Kreise. Sie tanzt am Eckhaus und wir haben alle Zeit der Welt. Sie riecht an der kleinen Flasche. Lederautositze wollen brechen, sie haben auch Durst. Alle Büchse und Königinnen trinken Blut, um jungen schön zu bleiben. Wir finden Skandale und Sensationen, Höllenfahrten. Lang lebe der Pontiac Parisien in der Einfahrt. Beschlagen die Erde, lieblose Vögel. Intrigen masturbieren, Stretch Limo in mein Herz. Sie nahm die Tageszeitung und las laut vor. Ich find Spektakel wie Forscher alle Erscheinungsform. Hilflos spielen Potenziale, aber Arschlochsender eingreifen. Paranoide Beruhigungsmittel umzingelt hervorrufen Eindruck. Mechanische Gesellschaften tragen deutlich Alltag. Straße. Stunden sind rauschgiftsüchtig. Oh, lang lebe der Pontiac Parisien in der Einfahrt. Dada hat seinen Arm verloren. Oha. Yeah.